Heute Abend ist es morgen over. Speicher meine Nummer unter Fragezeichen. Ich komm gerne mit zu dir, doch kann ich bleiben? Müssen unserem Horoskop doch nix beweisen. Einmal fliegen, lass mal einmal übertreiben. Deine Mädels sind fit drauf, doch du bleibst sober. Du willst tanzen, ich will tanzen, Girl, komm over. Ey, ist schneller vorbei, als du denkst. Vorbei, vorbei, vorbei. Bitte lass dein Herz nicht in der Wohnung. Doch vergiss mich nicht, ja Baby, mach ein Foto. Ich hab deine Fragrance am Pullover. Was heute Abend ist, ist morgen over. Keiner weiß, was morgen ist und das ist gut so. Kiez auf Wodka-Bombe ist der Modus. Doch ich hab deine Fragrance am Pullover. Was heute Abend ist, ist morgen over. Over. Ist es morgen over? Backseat Action, hab mich auf dem Weg zum Club im Uber. War zwar Tinder Match, aber ganz bestimmt kein Zufall. Du beißt mir in die Lippe, Slow Dance im Techno Club vom Speaker. Gib mir deinen Drink ins Glas und nicht auf meine Sneaker. Die City ist heiß, Baby hat keinen Bock auf Langeweile. Ich weiß, was du willst, aber lass noch chillen, noch bisschen bleiben. Yeah. Ist schneller vorbei, als du denkst. Drive off heavy Formel 1, wozu die Eile? Brauch noch einen Moment mit dir alleine. Doch ich hab deine Fragrance am Pullover. Was heute Abend ist, ist morgen. Was heute Abend ist, ist morgen.